Hier bekommt man ja eine Gänsehaut. Sch! Doch, bestimmt. Halt's Maul! Gaston, ich will nach Hause. Pardonnez-moi, Monsieur. Lass mich allein. Aber das Schloss wird angegriffen. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Lasst sie nur kommen. Mon Dieu! Als könnten Sie eine heiße Tasse Tee gebrauchen. Tee? Oh, danke sehr. Ja, bitte. Nimm das, du Widerling. Hey, wo sind denn alle hin?